Gogo Radio. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr. Pogo Radio. Im Muttergebäude beim Mutterfunk. Pogo Radio. Die wöchentliche Dosis Punk, Rock, Anarchie und Bier. Pogo Radio. So gut. 1, 2, 3, 4. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 29.01. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung oder wir sind hier live bei punkrockersradio.de, nämlich am Montag. Und als Gast begrüße ich hier den Max, der jetzt hier gerade live zugeschaltet ist per Skype. Guten Abend. Guten Abend, Rüdiger. Ich grüße dich auch von Herzen. Ja, du hast ja mir versprochen, heute die Sendung mehr oder weniger zu übernehmen. Ich bin nur hier in Mikros und in Mischpulten tätig, weil ich doch etwas erkältet bin. Aber du bist auch erkältet. Ja, ich schleppe das seit geraumer Zeit mit mir rum und habe inzwischen sogar Ohrensausen. Mhm. Und mein Tee ist leer. Dein Tee ist schon wieder leer. Ja, das ging relativ schnell, aber echt lecker. Ja. Ja, es ist übrigens die zweite Sendung in 13 Jahren Pogo Radio, in der Tee getrunken wird. Ja, Prost. Ja. Was trinkst du für einen Tee? Ich trinke, jetzt habe ich gerade die Packung zerrissen, aber ich kann das nochmal eben kurz zusammenfügen. Moment. Ein Poker Harmonizer kann ich auf Anhieb erkennen. Und zwar ein Organic Rose. Organic Rose Sweet Vanilla and Chamomile Tea Balancing for Women. Ja, ja. Jetzt kommt du. Ja. Bei mir steht einfach nur Kamille drauf. Ja, sowas habe ich auch, heißt nur anders. Ja. Auf der Rückseite steht Classic. Ja, das war gerade eben Beate X. Uso. Und es hat auch einen ganz bestimmten Grund, wieso das hier lief. Das liegt nicht nur daran, weil der Max die Musikauswahl heute Abend bestimmt hat, sondern, Max, jetzt dein Einsatz? Weil mein Auftritt am Samstag, sprich nächsten Samstag, am 1. Februar, feiern wir unsere wunderschöne Rillreck-Label-Party in Bruckluft Oberhausen zum dritten Mal. Beginn 18 Uhr, Eintritt 7 Euro, 6 Bands plus ein Stück mehr. Und da treten Beate Uso quasi als erste vollwertige Band um 6:45 auf. Davor spielt noch die drei Groschen-Gabi, aber ich denke mal, da kommen wir später zu. Ja, das ist also sozusagen die Label-Party und da spielen alle Label-Bands, oder wie? Nee, nicht alle, weil alle kriegen wir inzwischen leider nicht mal unter, weil es doch ein bisschen viel geworden sind. Deswegen spielen halt nur 6 Label-Bands. Ja, an dem Abend ist auch noch was anderes, nämlich die Premiere von deinem Buch, oder? Die Buchverkauf. Ja, kann man so sagen. Ja. Ja. Was heißt Premiere? Man kann es halt kaufen, aber... Ja, sonst kann man es eigentlich nur bestellen im Internet. Genau. Ja, und jetzt kann man es halt richtig vor Ort kaufen und sogar mit Autogramm wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht, nee. Auf jeden Fall nicht von mir. Du kannst gerne vorbeikommen und die Dinger signieren. Also. Ja, Max, das ist das erste Produkt in deinem Verkaufsdingens da, ja. das jetzt komplett von dir ist. Ne? Normalerweise, das andere Zeug ist ja immer nur Bands und du bringst halt einfach nur raus. Ja, ich kann ja nichts anderes aus. Ja gut, selbst schreiben kann ich ja nicht, was man an den vielen Rechtschreib- und Flüchtigkeitsfehlern dann noch erkennt. Ja, aber Musik machen ist, kann ich ja nicht. Also was soll ich da von mir sonst rausbringen? Ja, das meine ich ja. Deshalb ist es ja das erste Werk, das du komplett selber gemacht hast. Genau, ich wollte auch mal quasi. Ja. Ja, ich habe es schon gelesen. Ich finde es sehr gut. Das ist sehr schön. Ja, es hat, muss man dazu sagen, 280 Seiten hat es ja. Mhm, ja. Ja. Ja, ein paar Fotos sind drin, allerdings schwarz-weiß auch. So um, glaube ich. Ne, schöne so, halt in den, zwischen den Texten so ein bisschen eingebunden. Im Endeffekt ist es nichts anderes als die Konzertberichte, die ich halt auch immer auf der Homepage packe. Und die sind jetzt einfach mal aneinandergereiht, weil irgend so ein wahnwitziger Typ meinte, man könnte das ja auch mal als Buch rausbringen. Ja, das haben wir jetzt in einer relativ geringen Auflage gemacht und kostet 9,90 Euro, DIN A5 und so weiter und so fort. Ja, und wenn mal das ganze Internet zusammenkracht, dann kann man es immer noch als Buch lesen. Genau, und das ist eigentlich jetzt auch mein Plan, falls ich das Wert anders... Ja, wir müssen uns eh bald verabschieden, ne, von dem ganzen Internet, weil es ja nur noch irgendwie dafür da ist, dass die Amis uns überwachen. Die NSA. Nicht nur die Amis, sondern auch die Deutschen. Alle. Alle, die da oben. Schrift, ne? Ja. Rüdi, ey, du schluckst aber auch deinen Tee runter. Das kann echt nicht gut sein. Ich bin halt nicht nur gut an der Flasche, sondern auch an der Tasse. Ja, ja, ja. Je nachdem, was drin ist. Ja. Ja, zu der Musikauswahl nochmal. Also die drei Groschen, Gabi. Genau, da habe ich ja vorher mal reingehört. Das fand ich jetzt nicht so prickelnd. Du musst dich mal von deinen Genre-Fesseln lösen, glaube ich. Mach ich gar nicht, ständig. Kann alles nach Klaus Lühr oder Benz, die versuchen, den zu imitieren, klingen. Es gibt ja auch noch schöne Studenten, Studentinnen, Mädchenmusik mit, mach mal an. Ja, Kunststudentinnen, Mädchenmusik. Kunststudentinnen, Mädchenmusik, das meine ich. Und ich finde es echt wunderschön. Kurz, also dahinter steckt die Ricarda, die Ricky, die auch bei Karate Disco singt oder gesungen hat, beziehungsweise auf unserer Labelparty dann auch mal wieder singt. Und die halt mit ihrem Solo-Projekt ist nicht wirklich Punkrock, aber irgendwie schon, nur anders. Ja. Ja. Ja, dann hören wir doch mal hier das Lied Ambivalent. Was heißt Ambivalent? Für die Leute, die es nicht wissen. Die sollen mal schön im Internet gucken und sollen mal selber was für ihr Geld tun. Nee, also sag's. Ach, hör mal in den Text, dann bitte das. Sag's. Du willst mich nur testen, weil du denkst, ich weiß nicht, was ambivalent heißt. Ja, ich weiß es aber nicht. Mir fällt es gerade nicht ein. Was? Dir fällt gerade nicht ein? Nee. Rüdi, ey. Du weißt nicht, was ambivalent heißt. Mir, aber du weißt schon, ambivalent kommt aus dem Lateinischen. Ambo steht für beide und valere für gelten. Reicht dir das so? Was heißt denn? Sag's doch einfach. Ey, ich bin ja, ich komme hier vor wie so ein umgedrehtes Käferlein, das auf dem Rücken liegt und aus allen Öffnungen, Körperöffnungen läuft mir irgendwie weißer Schleim raus, klebriger. Du musst mich heute Abend ein bisschen unterstützen. Also du erzählst Romane, aber kannst nicht mal kurz ambivalent übersetzen oder was? Nein, ambivalent heißt so viel wie zwiespältig, doppelwertig oder mehrdeutig, vielfältig. Ambivalent halt. Okay, das nur schön. Das lasse ich gelten. Pizza ambivalent kennt doch jeder. Ja. Ich wäre gern eine von denen großen Madammen mit hohem modischen Anspruch und hohen modischen Schuhen, mit ihren Zimmern aus Spiegeln und gläsernen Badewannen. Ich lese die französische Vogue, denn ich hätte beruflich durchaus mit Paris zu tun. Und noch lieber wär ich wie Heike und Jule, die kochen immer in der alten Reitschule für alle, die Hunger haben. Davor ziehe ich meinen Hut und mein Herz Gedankengut, und mein Zuhause wäre dann vielleicht der Antitierbenutzungshof. Ja, da guckst du doof, du findest das vielleicht daneben, aber ich bin in Bezug auf mein Leben eben ambivalent, ambivalent, ambivalent, ambivalent, ambivalent. So, wir haben es geschafft. Das war Ricarda, die Kölner Kunststudentin. Die den Abend um 18.30 Uhr eröffnen wird. Also alle pünktlich da sein. 18.30 Uhr geht's los. Und gibt es auch irgendwas umsonst für die Leute, die früher kommen? Machst du normalerweise immer, oder? Die Leute, die kommen, die kriegen einen Flyer von mir. Genau, einen Aufkleber wahrscheinlich, oder? Nur wenn sie ein Bier ausgeben, kriegen sie einen Aufkleber umsonst. Na also, da lässt sich da was raushandeln hier. Kenn ich ja nix. 7 Euro ist quasi umsonst. Ja, in Oberhausen im Druckluft. So sieht's aus. Wie viel Euro kostet Eintritt? Du hörst mir nicht zu, Rüdi, ey. Jetzt muss man immer wiederholen, Alter. Es gibt Leute, die haben jetzt gerade neu eingeschaltet. Wie viel? Ich weiß das nicht mehr. Ich glaube 7 Euro. Doch, 7 Euro. Ja, also. Hast du schon gesagt, wo? Ja, Druckluft. Okay. Ja, Oberhausen. Richtig. Kriegst einen Aufkleber von mir. Ja, du musst mich ja ein bisschen unterstützen. Ich meine, ich hänge halt in den Seilen. Ne? Du darfst dich jetzt hier diese Chance hier ausnutzen und mich hier so einfach so... Fällt schon in unserer eigenen Scheiß-Radiosendung nie ein, was ich erzählen soll. Mhm. Deswegen rufen wir ja auch jeden Spinner an zwischendurch. Ja, das könnte ich hier eigentlich auch machen, ne? Und ich habe echt, wenn ich längere Zeit rede, kriege ich echt einen kratzigen Hals. Ich weiß nicht, irgendwie rede ich jetzt schon wieder zu viel. Soll ich singen? Nee. Nee, lass es mal. Aber du kannst halt öfters mal was trinken zwischendurch. Ich trinke hier Aquintus. Was ist ein Aquintus? Ist Mineralwasser aus der Quintusquelle. Also aus dem Quellort Dienstlaken. Also kein fließend Wasser aus dem Wasserhahn. Was? Wasserhahn, was? Wasserhahn. Nee, das ist ja das gute Aquintus. Ne? Also hätte ich schon. Also du kaufst Wasser ein. Ja. Du nicht? Ja, aber in Form von Wasserhahn auf. Dann kommt's raus. Weißt du, wie es da oben bei dir im 27. Stock ankommt? Ne? Ja, was ist dann? Weiß ich nicht. Ja, dann ist es da. Ja, sogar warm, sogar heiß. Ja. Ja, du hast dich gar nicht auf die Sendung vorbereitet heute, ne? So richtig? Ich hab hast echt gedacht, ich übernehme das. Ja, ich habe gedacht, ich habe so einen Halbprofi da am Start und der macht es dann hier. Aber macht nichts. Ja. Macht nichts. Nee. Ich kann ja noch. Was zu unserer selben Party erzählen, die ist am nächsten Samstag, am 1. Februar in Druckluft Oberhausen. 7 Euro Eintritt. Und wie höre ich mich an? Wie? Jacques Palminger. Das ist der von der Studio Braun, der eine, oder von Fraktus. Scheiße, erkannt, ey. Ja. Gut. Nee, wir können auch direkt mit Karate-Disco weitermachen. Wir haben ja extra viel Musik heute ausgesucht, weil wir beide kaum reden können. Es spielen nämlich tatsächlich nach 2 Jahren ungefähr mal wieder Karate-Disco, einmaliges Konzert. Zufällig die gleiche Sängerin wie 3-Groschen-Gabi. Mhm. Und da könnten wir jetzt einfach mal zum Beispiel den Song Taubenschlag hören. Ja, dann muss ich aber noch dazu sagen, auch mit dem Gräbeldinger am Schlagzeug, oder was? Mit dem Alex Gräbeldinger am Schlagzeug. Spielt dann um 19.30 Uhr nach Beate X. Uso. Ja, und noch was, falls ihr irgendwie euch ärgert jetzt gerade draußen, weil ihr selber irgendwie Konzertveranstalter seid oder Labelbetreiber und euch ärgert, dass der Max hier so schamlos für sich selbst und für seine eigenen Bands Werbung macht, das ist kein Problem, das könnt ihr auch machen hier. Dann seid ihr herzlich, genug Geld habt, dann, ihr seid herzlich eingeladen und dann könnt ihr hier eure eigenen Labelbands promoten, eure eigenen Shows promoten und ich bin für so Sachen immer offen und bereit. Na? Wobei man auch zugute halten muss, dass ich das eigentlich noch nie gemacht habe, ne? Oder fast noch nie. Ja, eigentlich jede Sendung läuft ja deine Scheiße hier. Genau. Außer ich bin irgendwie so fit und kann es noch verhindern, aber heute irgendwie linkt mir das irgendwie nicht. Ja, Karate-Disco. Ja, Karate-Disco. Ja, das kaum war. Um drei Groschen-Gabi zu unterscheiden. Ja, aber habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, wie wunderschön das ist, wie verstohlen du immer in deine Kamera da oben guckst. Ja, wenn ich gewusst hätte, lieber Max, ne? Jetzt wird hier auch schon im Chat geschrien, ich soll doch die Webcam anmachen wieder. Ne? Jetzt habe ich aber gedacht, um auch dich zu sehen, könntest du hier deine Webcam anmachen, damit wir nämlich alle sehen. Aber es geht ja nicht, weil du irgendwie alles abklebst, weil du denkst irgendwie, es könnte dich jemand beobachten heimlich. Wenn du wüsstest, wie ich hier sitze, hättest du vollstes Verständnis dafür. Mann. Ja. Ja. Dann müssen wir das irgendwann anders mal üben. Ja. Ja, nächste Sendung gibt's wieder richtig fett, Webcam. Da sind der Nils und der schöne Nils und der wahre Nils sind hier in der Sendung. Und da werden wir wieder das richtig fett ausspielen. Ich glaube, ich hoffe doch, dass dann mein Freund Richie seine Hochleistungs-Webcam mir ausleihen wird. Und dann werden wir hier dann in High Definition Quality hier das Studio hier zur Schau stellen. Also mal was ganz absolut Verrücktes Neues. Max, benimm dich. Ich, ne? Es hören Leute zu. Menschen. Mhm. Zur Strafe verstelle ich jetzt dir den von dir aufdiktierte Playlist und spiele jetzt Bazooka Circus, weil ich nämlich finde, dass Karate Disco und Bazooka Circus nämlich was gemeinsam haben. Ja, und genau deswegen sollte man die nie hintereinander spielen. Ach so, meinst du? So könnten wir mal deine Hörerinnen und Hörer testen, ob die sich, wenn wir Bazooka Circus in zwei Stunden spielen, noch an die Parallelen zur Karate-Disco. Es sind aber keine Versuchskaninchen, meine Hörerinnen und Hörer. Die das wollen nicht getestet werden, die wollen einfach hier nur zuhören und gute Unterhaltung haben. Was ihr bei eurer Sendung nicht kapiert. Doch, die fühlen sich hervorragend unterhalten. Im Vergleich zu uns selber. Das ist deine verschobene Wahrnehmung. Doch, glaub mir's. Du trinkst Wodka pur aus der Kanne? Ja, das ist sehr gesund. Ja. Ja. So, also, was willst du denn gern hören? Du willst gern Hotel Energieball hören? Die Mais, ja, irgendwie wieder, als am Ende in den letzten 10 Sekunden spielen zu müssen. Was lachst du denn wieder? Nee, ich finde das super. Jetzt hast du den Flachmann schön so alibimäßig in deinen Tee reingeschüttet, dann Pulle Wodka und jetzt den Flachmann pur. Ich finde das. Ja, der Tee ist alle. Hallo. Außerdem ja, ist okay. Außerdem sind es hier Schwedenkräuter, das ist sehr gesund. Ja. Das sind, das kann ich ja gleich mal vorlesen, was da alles drin ist in so Schwedenkräuter. Die habe ich selber angesetzt. Warte mal kurz. So, jetzt habe ich hier diese, da ist drin. Ist das professionell? Angelika-Wurzel, Zitwa-Wurzel, Wermutkraut, Manna, Sennisblätter, Teriyak, Eberwurzel, Myrrhe, Rhabarberwurzel, Kampfer und Safran. Also wenn das nicht, gut ist. Ja, Prost. Prost. So, wir spielen jetzt, weil du es willst, aber nur wegen dir, Hotel Energieball. Mir gefallen die ja nicht so. Oh ja, gute Idee. Ja, mir gefallen die ja echt nicht so. Mir klingen ja die einfach zu fröhlich. Ja, zu wenig Klaus Lühr, zu wenig... Genau. zu wenig deutsch-punk-typischer. Zu viel tote Hosen. Ja. Was? Zu viel tote Hosen. Ja, voll, total tote Hosen drin. Was an den Scheiß. So, Max, jetzt hast du die Strafe. Jetzt bist du nämlich als Standbild in der Webcam. Was bin ich? In der Webcam bist du als Standbild drin, weil du dich ja geweigert hast, deine Kamera hier anzumachen. Bin ich gar nicht. Ja, doch. Müssen. Ja, Hotel Energie war super. Das ist noch Musik mit Herz und nicht hier wie diese Band, mit der du das da gerade unverständlicherweise verglichen hast. Das ist eine Band, die steht für Oktoberfestprügeleien oder so. Mhm. Oder ähnliches. Ja, ja, Geschmäcker sind halt verschieden, ne? Ja, ja. Ja, und, ja. Ja, und? Verkauft sich die Platte eigentlich? Verkauft sich die Platte auch? Das ist ja eure neueste Veröffentlichung, ne? Kauft sich eigentlich gar nichts von uns, aber das. Nein, die verkauft sich gut, ja, doch, wie alle anderen auch, so, wie sich so Platten heutzutage halt noch verkaufen. Ja, ich kriege ja nichts mit in meinem Elfenbeinturm, was da unten das Fußvolk so gut findet. Was, Elfenbeinturm? Ich kriege ja hier nichts mit in meinem Elfenbeinturm. Ach, ich so. Weiß ja nicht, ob die jetzt gut ankommen, ja, oder nicht. Stimmt, ja, jetzt verstehe ich das auch, den Wortwitz dahinter. Ja, das ist okay, ne? Also wie gesagt, so wie alle anderen auch. Das ist ja eh alles nur noch im kleinen Bereich, weil die warten, bis das bei Pogo Radio gespielt wird und dann mitschneiden die ganzen Pimmels. Und Bergers. Genau. Ja. Ja, ja. So, dass die Leute mal was mitschneiden können vom Bazooka Circus, können wir jetzt mal an den Gleisen spielen, ne? Könnte man machen. Bist du echt, möchtest du schnell hinter dir haben, ne? Wie bitte? Möchtest du schnell hinter dir haben? Nee, ich finde Bazooka Circus find ich sau gut. Ja. Ja. Der Plan war ja, den du, ich habe ja gedacht, wenn ich die Zeit dahinter schreibe, verstehst du das auch, dass wir die genau in der Reihenfolge spielen, wie die am Samstag auch auftreten. Aber ja, aber das ist ja eh Schwanz, weißt du, ob die jetzt in der Reihenfolge jetzt auftreten. Nachher ist dann ein Blitzeis und dann kommt die eine Band später, dann ist eh wieder dein ganzer Plan durcheinander, dein toller, ausgedachter Plan. Ja, das sagst du so. Ja. Das sagst du so. Ja, sag ich so. Ja. Müssen die eigentlich abends wieder nach Hause fahren oder pennen die bei dir in der Küche? Die ganzen Bands. Die pennen bei mir im Bad. Ja. Nein, selbstverständlich haben wir sehr komfortable Schlafplätze für unsere Lieblingsbands, Musikanten und Innen. Das ist gut. Ja. Und somit natürlich nicht bei mir. Ja. Fehlt mir auch noch. Die Penner hier schlafen. Ey. Ja, bei Zuckerzirkus von ihrer neuesten Platte Der Gang vor die Hunde. Lass mal laufen, ja. Ne? Ja. Das war ein Bazooka Circus. Und der Max ist immer noch in der Leitung. Mhm. Was lachst du? Das nee, weil ich immer noch da bin. Ja, laut Chat da darfst du doch den Scheiß hier. Aber mein Gott, ey, mitgefangen, mitgehangen, ne? Oder wie sagt man? Ja. Nein, doch, ich freue mich sehr, heute Abend bei dir schon wieder Gast sein zu dürfen, Rüdiger. Ich habe ja auch was zu sagen. Ich weiß noch nicht was. Ja, das war ein Bazooka-Zirkus mit an den Gleisen, 23.30 Uhr am Samstag. Kurz nach dem Blitzeis. Ja, wir können ja irgendwie zum Beispiel über das Dschungelcamp reden, dann kriegen wir hier vielleicht noch ein bisschen mehr Einschaltquote. Oh ja. Das ist ja gerade im Moment schwer angesagt. Aber du bist wahrscheinlich so ein Öko-Typ, der sowas gar nicht guckt, oder? Ich bin auch einer von denen, die behaupten, die gucken das nicht, ja. Ja. Nein, ich war ja vor kurzem in Holland und da habe ich tatsächlich abends mal beim Durchzeppen zufällig bin ich dann da reingeraten. Und da war diese, wie heißt die, Larissa? Ja. Und die Frau ist doch wohl großartig, ey. Ja, die hätte ich pöbelt den ganzen Tag rum, wenn die irgendwas machen soll, schnurrt sie sich erstmal eine Zigarette und da regt sich dann die liebe Punk-Szene, also die Punks, die wirklich noch Punk sind, bei Facebook drüber auf, ey. Unbegreiflich. Super Frau. Ja. So viel dazu. Ja, die Wurst finde ich aber auch nicht schlecht. Die Wurst? Mhm. Welche Wurst? Das ist die Frau, deren Eltern eine Metzgerei haben im Fränkischen. Nee, in Leipzig. Leipzig. So weit habe ich dann doch wieder nicht geguckt. Ja, naja, so weit bin ich. Leider bin ich da etwas faul und habe eigentlich nur die erste Folge komplett gesehen. Dann ja. Habe ich es irgendwie verpasst, weiter zu gucken. Dann mehr als Larissa auch nicht. Da aber es gibt ja tatsächlich Leute, die regen sich darüber auf, dass in den Zeitungen im Kulturteil vom Dschungelcamp berichtet wird. Ne? Aber da fällt mir ein, warum ich keine Tageszeitung mehr kaufe oder überhaupt nie gekauft habe, weil nämlich so eine Tageszeitung, kann ich sagen, zu einem Drittel vollgemüllt ist mit Sportartikeln. Ja. Und Sport geht mir total am Arsch vorbei. Also da finde ich doch so Nachrichten aus dem Dschungelcamp finde ich doch weit interessanter als irgend so ein Sven Hannawald, der irgendwie von der Skipiste runterfällt oder irgendwie so, so Fußballnachrichten oder sonst irgendwas. Und die sind ja sogar in den Tagesthemen, ne? Sind ja so Sportsachen drin, als wäre das eine Nachricht wert. Also ich finde das eher scheiße, dass jetzt überall Dschungelbuch erwähnt wird. Ich kann nicht mal mehr in Ruhe Bild.de mehr durchlesen. Ja. Um mal das Tagesgeschehen nachzuvollziehen. Aber was willst du machen? Ja. Ja. Ja. Was ist denn eigentlich bei euch? Gibt es da einen Fernseher dann bei eurer Veranstaltung? Fernseher? Ja, weil da gibt es ja wahrscheinlich dann, ich weiß nicht, was im 1. Februar los ist, aber da müsste ziemlich knapp auf knapp dann im Dschungelcamp sein. Und da wollen es bestimmt auch ein paar Zuschauer und Zuschauerinnen dabei, die dann vielleicht das Dschungelcamp nicht verpassen wollen währenddessen. Ja. Weil ich war ja auch schon auf Punk-Veranstaltungen, da lief dann irgendwo dann im Fernsehen dann Fußball im Eck. Und da müsste man eigentlich einfach aus Gerechtigkeitsempfinden dann halt irgendwie auch noch so einen Fernseher aufbauen, wo dann das Dschungelcamp läuft. Ja, wir können ja mal den Westfalen fragen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ob der einen mitbringt. Ja. Der möchte das wahrscheinlich auch ganz gerne sehen. Denke ich auch. Ja. Der ist da auch ganz großer Fan von. So, für unsere musikalischen Gäste oder Zuhörer, machen wir jetzt einfach weiter mit Musik. Zwackelmann hast du mitgebracht. Ja, das war vom aktuellen Live-Album. Ja. Also vom aktuellen Live-Album. Vom Live-Album, was gleichzeitig das aktuelle Album ist. Ich hasse eigentlich Live-Alben. Haben eigentlich keine Daseinsberechtigung in meinen Augen. Das aber schon, weil das ist echt mal wirklich gut und anders geworden. Es ist auch mehr so eine Mischung aus Live-Album und Studio-Album, weil sich da nur 50 der bestusstesten, bescheuertsten Zwackelmann-Fans in einem Studio in Haldern zusammengefunden haben. Und dann haben die das halt im Studio live aufgenommen. Und ich finde, das ist echt gut geworden für ein Live-Album. Also das ist echt, gefällt mir. Also es ist ein Studio-Album mit Publikum. Genau, das hätte ich abgekürzt auch sagen können, ja. Ja. Ich sehe am Morgen schon Gespenster, putze selten meine Fenster, trinke Kaffee, rauche viel, hab selten ein gescheites Ziel, schocke ständig vorm PC, finde einfach nicht den Dreh, fähre mich auf Pornoseiten, lass mich viel zu oft verleiten. Ja, vielleicht bin ich asozial. Trag oft dieselbe Unterhose, fresse Scheiße aus der Dose und in Nobel-Restaurants verliere ich die Contenance. Soff als Kind schon aus der Flasche, lüg mir einen in die Tasche, höre drei Akkorde wieder, komm zum Punkrock immer wieder. Ja, vielleicht bin ich asozial. Ja, vielleicht bin ich asozial. Verbummel ständig meine Sachen, kann über schlechte Witze lachen, rede wirres Zeug daher, verhalte mich ab und zu unfair, puppel heimlich in der Nase, Ehen fleuchten ständig Gase, hab kein Kind, kein Haus, kein Kegel, werd gelegentlich zum Pflegel. Ja, vielleicht bin ich asozial. Ja, vielleicht bin ich asozial. Und du entsetzlich bin ich, dünkelhaft hochherrschaftlich. Meine Bildung ist bescheiden, kann Erfolgsmenschen nicht leiden. Kack auf die Karriereleiter, fühl mich wie ein Außenseiter. Hab kein Schnips, keine Krawatte, dafür oft ne Morgenlatte. Schmeiße mich fast nie in Schale, hause manchmal wie ein Vandale. Ja, vielleicht bin ich asozial. Ja, vielleicht bin ich asozial. Ja, vielleicht bin ich asozial. Ja, vielleicht bin ich asozial. Asozial, bisozial, zisozial. Ja, Wahnsinn. Auf die Idee, klatscht das ganze Studio. Ja, da musst du erstmal auf die Idee kommen, ne? Ein Live-Album im Studio zu machen. Ja. Ja. Ja, Zwackelmann, du hast ihn ja gesehen beim Punk im Pott mit seiner ursprünglichen Band Schließmuskel. Hm. Wie waren sie denn eigentlich so? Keine Ahnung. Also war relativ spät und ja. Ich höre ja schlecht generell. Was? Und ich höre was? hab dann meine Ohrstöpsel vergessen und hatte dann andere Ohrstöpsel noch mit und habe dann leider zu spät gemerkt, dass ich mir den rechten Ohrstöpsel nicht ins Ohr gesteckt habe, also in den Gehörgang, sondern darüber in diese Falte. Das ist ja so eine Falte, wenn ihr euch alle mal ins rechte Ohr packt, ja, so, ist ja da so eine Falte am oberen Rand des Ohrs. So eine Falte, die so runterfällt. Und da habe ich aus Versehen mir zu früher Stunde schon den Ohrstöpsel reingesteckt und wenn man einen Ohrstöpsel richtig drin hat und den anderen gar nicht, merkt man es ja gar nicht, weil ja alles schon leiser ist, wenn du nur einen Ohrstöpsel drin hast. Und mit geraumer Zeit habe ich dann irgendwann dahin gepackt, gemerkt, ach scheiße, der zweite Ohrstöpsel, der steckt da gar nicht in dem Gehörgang, sondern oben unter der Falte und da war ich quasi schon wieder halb taub und dann habe ich den doch an die richtige Stelle reingesteckt und dann habe ich gar nichts mehr gehört. Aber es soll gut gewesen sein. Mhm. Es gibt ja Leute, die lassen sich Ohrstöpsel anpassen vom Hörgeräteakustiker. Genau so welche habe ich ja auch und die habe ich zu Hause vergessen. Ach, solche hast du. Was haben die gekostet? Die haben, glaube ich, 140 Euro. Ich hatte so welche schon mal vor x Jahren, weil ich bin echt wirklich anfällig. Ich habe, ich glaube, inzwischen 9 oder 10 Hörstürze gehabt, so mit immer schön Krankenhaus und Infusion und bla bla bla. Und die Band, bei der ich meinen allerersten Hörsturz hatte, die hat mir die dann geschenkt, witzigerweise. Die haben gesagt, boah, tut uns furchtbar leid und geh mal hin und lass dir welche anfertigen. Muss dazu auch sagen, dass ich dafür damals für die Merch und alles Mögliche gemacht habe. Und dann hatte ich die und habe die nach 2 Wochen verloren, habe mich aber nicht getraut, das zu sagen. Und dann hatte ich wieder 20 Jahre nicht diese Ohrstöpsel. Und jetzt, wo mir dann die Ärztin Silvester im Krankenhaus gesagt hat, sie haben das Gehör eines 80-Jährigen, habe ich mir noch mal welche gegönnt. Ja, die ich dann aber beim Punk im Pott vergessen habe. Ja. Ist das spannend. Ja, die Uli, die schreibt gerade ein Ohrstöpsel, der neue Film von Til Schweiger. Ja, ist ja witzig. Ja. Ja, ja, aber wie hieß die Band, wo die dir die Ohrstöpsel geschenkt hat? Bett und Tod, oder was? Damals. Randamplan, ah ja. Randamplan. Ja. Aber jetzt sind die 15 Jahre her oder so. Ich war zu Tränen gerührt. Glaube ich. Ja, fand ich auch echt nett. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, 140 Euro für zwei Ohrstöpsel, die man zwei Wochen hat, finde ich, ist ein guter Preis. Sind die dann so irgendwie mit so einem Schnürchen irgendwie verbunden, dass man die dann... Die fallen dann einfach raus und sind dann auf dem Boden, oder was? Genau, gibt es auch, kostet aber 5 Euro mehr und das habe ich einfach nicht eingesehen. Ja, vernünftig. Oder auch nicht. Nee, gibt es wohl wirklich, aber das ist dann auch echt, weiß ich nicht. Was war denn das Teuerste, was du in letzter Zeit gekauft hast? Ich glaube, die Ohrstöpsel vom Jahr. Ist bestimmt eine Fangfrage. Nee, ist keine Fangfrage. Was heißt denn in letzter Zeit? Hm? Was heißt denn in letzter Zeit? Letzter Zeit. Was hast du heute? Hast du heute Geld ausgegeben? Habe ich heute Geld ausgegeben? Heute haben wir Montag. Nee, ich war gar nicht draußen. Ich bin den ganzen Tag nackt. Ja. Ja. So viel zum Thema abgeklebte Cam. Ja. Also heute war das teuerste Telefonat, glaube ich, oder so. Wie, Telefonat, ist alles so Flatrate-Dingens oder was, du ins Ausland telefoniert? Nicht diese Service-Nummer 0900. Ach so, ja. Ja, was hast du da bestellt? Oder war das ein Gewinnspiel? War das ein Gewinnspiel oder hast du was bestellt? Nein, no, es war ein Gewinnspiel. Ja. Ja, lass mich hier verdursten. Nee, also die letzten, der teuerste, über welchen Zeitraum denn, dann versuche ich dir die Frage zu beantworten. Ich frage dich was und du stellst eine Gegenfrage, so geht es gar nicht. Okay, zur Strafe musst du jetzt Second District hören. Ja. Das Lied Wherever You Are, von dir ausgewählt. Ne? Ja, erzähl genau. Erzähl mal was zur Band. Ich habe extra für dich einen Song ausgewählt von einer englischsprachigen Band, der leicht auszusprechen ist. Ja? Ich wusste, dass du nicht gelted bist. Ja, jetzt erzähl mal was über die Band. Weil ja, Second District ist relativ neu auf unserem Label, waren früher bei People Like You und wir haben jetzt die CD rausgebracht, Vinyl leider nicht, da waren sie schon woanders versorgt und zwar bei Wanda Records und sind halt alte Freunde und Kumpels, sind auch zwei Leute inzwischen dabei, die früher bei unserer neben Nonstop Stereo ersten Labelband The Clients gespielt haben und man läuft sich sowieso fast jede Woche oder alle zwei Wochen mal über den Weg und da lag das eigentlich nahe, dass wir da zusammenkommen. Ja. Ja. Also die kommen auch da aus Essen, die Ecke. Aus Bochum, L.A. Bochum. Langendreher. Castle out his head. Das waren jetzt gerade eben nicht Placebo, das waren Second District. Und hier ist geiler, im Pogo Radio. Geiler alter 80er Jahre Hardcore. Ah, nee, das war bei der anderen Band, Entschuldigung, ich bin jetzt in der Zeile verrutscht. ja, damit hätten wir auch schon alle Bands geschafft, die auf unserer wunderschönen Labelparty. Nonstop Stereo spielen nicht. Nee, die können leider nicht. Die spielen aber einen Tag vorher, da kann ich auch mal Werbung für machen, am Freitag zusammen mit Rastaknast im Panic Room in Essen. Ja, schön. Ja, jetzt haben wir noch knapp 10 Minuten. Nee, nicht knapp 10 Minuten, jetzt haben wir noch 12 Minuten. Ja. Da lassen wir doch das schöne Lied von Nonstop Stereo spielen, oder? Ja, zum Beispiel. Ja. Jetzt habe ich seine Playlist komplett durcheinander gebracht. Ich kann damit arbeiten. Das ja, so klingt ja heute nichts. Ja, genau. Ja, Nonstop Stereo von ihrer Platte Hammerschlag-Effekt, das Lied Hammerschlag-Effekt. Ja. Ja. Ja, Hammerschlag-Effekt von der Band Nonstop Stereo. Hier, hör mal, wo du dir ja echt die Blöße gibst und echt nur unseren Label-Scheiß heute spielst, könnte ich auch noch mal einen Aufruf starten, ne? Ja, mach doch. Theoretisch. Jetzt ist alles zwar zu spät. Kann ja, wenn halt einer von deinen bescheuerten beiden Hörern und Hörerinnen Konzertveranstalter außerhalb von Nordrhein-Westfalen ist. Wir haben im September wieder Milan Rama auf Tour. In den ersten 3 Septemberwochen untersuchen wir noch ein bisschen was, insbesondere für innerhalb von einer Woche, also innerhalb der Woche, außerhalb von Freitagen und Samstagen. Die könnte es ja dann gleich auch nochmal, die stehen ja da eh irgendwo noch auf der Liste zwischen... Die stehen direkt dahinter, ja. Genau, ja. Ja, wäre das auch geklärt, wa? Ja, Max. Haben wir das echt gleich schon geschafft. Ja. Wird ja auch Zeit. Das komplette Werbeprogramm. Wir haben noch so zu wenig zu deinem Buch gesagt eigentlich. Ne? Ja, erzähl mal was. Was soll ich dazu sagen? Also wir haben irgendwie, glaube ich, 2 Monate dran rumgebastelt an dem Buch. Ich habe das Layout verbraten und der Max hat dann immer wieder Korrekturvorschläge gehabt und am Schluss war es dann irgendwann mal fertig. Ja. Und mit viel Liebe, Schweiß, Herzblut ist hier ein dicker Wälzer entstanden, der wirklich das Jahr 2013 widerspiegelt in Sachen Konzerte rund um den Ruhrpott. Ja, 102 Konzerte in 47 Läden, 270 Bands. Also ich denke mal, sowas gab es noch nie. Das hast du sehr schön gesagt, ja, zumindest nicht von 2013. Und nee, ich glaube, das gab es auch vorher noch nie. Es gab es noch nie, nie, nie, nie. Ja. Nie. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du mir da so unter die Arme gegriffen hast. Ja. Und ja, das Resultat spricht für sich, würde ich mal sagen. Ja, lass uns. Wunderschön geworden. Ja. Ist optisch, inhaltlich. Ja, erhöhen wir den Mantel des Schweigens. Nee, so inhaltlich finde ich es natürlich auch hervorragend. Ja. Die Schrift oder was? Inhaltlich, nee, also der Text inhaltlich. Inhaltlich. Hm. Beim Buch ist der Inhalt immer so der Inhalt, was? Also Text und sowas. So, Max. Weil du mich hier, weil ich heute krank bin und ich dir sozusagen das Zepter, das Pogo-Radio-Zepter überreicht habe und du hier schalten und walten durftest, musikalisch und auch inhaltlich in dieser Sendung, werde ich auch dir diesen Wunsch noch erfüllen und Milan Rama spielen, bevor ich mich wieder aufs Sterbefeld zurückziehe. Und das ist unglaublich nett. Ja, hören wir noch das Lied Solo Somos und dann schauen wir mal, wie viele Minuten noch uns verbleiben bis zur nächsten Sendung und ja, viel Spaß. Red uns um Kopf und Kragen. Und diese Band wird auf jeden Fall, nee, wir sind nicht fertig, wir haben noch ein paar Minuten, aber diese Band sucht noch Auftrittsmöglichkeiten. Ich denke mal, jetzt wo auch der Justus sich eingeschaltet hat, der ja viele Konzerte veranstaltet, ne? Da hat ja letztens eine Band, Aftermath, hat mich angemailt und hat gemeint, der Justus hätte erzählt, ich würde im Jutz Mannheim Konzerte veranstalten und sie würden da gern spielen. Auf diesem Wege möchte ich im Justus ausrichten, ich wohne hier in Köln und habe in Mannheim im Jutz und Konzertveranstaltungen überhaupt nichts zu tun. Und da soll man nicht irgendwelchen jungen, aufstrebenden Bands irgendwelche Flöhe in die Ohren setzen, sondern soll sich da bitte selber drum kümmern. Genau, der Rüdi veranstaltet nur noch Konzerte in der Live-Music Hall in Köln. Und wenn ihr da gerne mal spielen möchtet als junge, aufstrebende Band, meldet bei Rüdi. Genau. Ihr müsst aber eine Vorband mitbringen. Ja, genau. Und bezahlen, ne? Man muss ja als Band immer viel Geld vorbezahlen und kriegt dafür dann vier Bierbons. So, Milan Rama. Max, bist du noch da? Ich bin auch hier, voll. Ja, also ich merke hier gerade im Chat bei punkrockersradio.de, hier läuft ja immer ein Live-Chat im Hintergrund und da sind wirklich hervorragende Konzertveranstalter. Also wenn ihr eine junge, aufstrebende Band seid, so wie Aftermath, geht in den Chat nächstes Mal, wenn hier wieder Radiosendung ist und ihr trefft dort trefft alle Koryphäen, Konzertveranstalter, Labelchefs, alles. Also das ist wirklich so wie so ein Karriere-Treff. Ja? Aber inzwischen muss man sich da auch 2 Wochen vorher, glaube ich, anmelden wegen Überfüllung. Da passen ja nur 1.000 rein, oder? Mhm, ja. Obwohl man kann es immer erweitern auf 1.000 Millionen oder so. So, Max, So What ist auch eine Labelband von dir. Mhm. Dann haben wir sie bald alle durch, ne? Ja, ein paar werden noch, aber ja. Ich sag mal, von denen, die gerade so aktiv sind, ist das dann, glaube ich, so ziemlich alles, ja. Ja, dann wäre diese Sendung, also ein anderer Radiomoderator oder Moderatorin hätte die Sendung wahrscheinlich ausfallen lassen aus krankheitlichen Gründen. Hier nicht, aber Pogo Radio fällt nie aus, sondern auch mit grippalem Effekt und allem möglichen. Diese Sendung läuft einfach weiter. Aber wie es halt ist, ne, habt ihr ja heute gemerkt. Kranke Gäste, kranke Moderator, alles krank. Und schlimme Musik. So ist es halt, ne? Ja. So, Max. Rüdi. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Festival. Dankeschön. Ne? Kommst du denn oder wie war das jetzt? Ich muss da arbeiten. Ich muss arbeiten. Aha. Am Samstag. Du arbeitest? Ja, ich arbeite. Ja. Ja, so ist es halt, ne? Ja. Ich muss halt auch in meiner Karriere leider voll feilen, ne? Ja, guck mal, ich muss an dem Tag gar nicht arbeiten, obwohl das meine, in Anführungsstrichen, Labelparty ist. Ich muss mich nur besaufen, ey. So ein Scheiß. Ja, wie? Du hast dafür Personal. Ich alles Glas organisiert hat zum Glück dies Jahr alles, also mein Label-Mitstreiter, weil ich mache mir immer da unnötig selber Stress bei sowas. Hab gesagt, ich habe keinen Bock mehr, eine zu machen. Und dann wollte Lars das gerne übernehmen. Und da sage ich ja nicht nein. Aber hingehen tue ich, ja? Ich meine, du könntest ja daheim bleiben und Dschungelcamp gucken. Wahrscheinlich im zweiten oder dritten Band mich unauffällig verpissen, wie ich das immer mache bei Konzerten, wo mehr als 2 Bands spielen. Aber, ne? Ja, habt ihr auch einen Pommesstand, ja? Ja. Sobald ich die goldene Pommesgabel gefunden habe, werde ich mich verpieseln. So, das war hier wieder Pogo Radio Bermudafunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 29.01. war, ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung oder es war hier live bei Punkrockers Radio. Und ich bedanke mich bei Max. Ich danke auch. Bis demnächst. Du wolltest schon mal vorbeikommen mit viel Bier, um dein Buch abzufeiern hier. Jo. Ja. Also, So What heißt die nächste Band und die letzte heute Abend. Viel Spaß, gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht.